Meine Fantasie von Pödifi. Ausgesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Meine Fantasie von Pödifi. Kein Erdenspross ist meine Fantasie. In Himmelshöhen wurde sie gezeugt. Der Blitz gebar sie. Und mit Löwenblut und Drachenmilch ward sie als Kind gesäugt. Sie wuchs und wuchs und riss mich mit sich fort. Wir schifften uns auf wilden Meeren ein und landeten an Ufern nie geschaut, an Zauberinseln oder Wüsteneien. Und manchmal vom Zerstörungstrieb entfacht, erhob sie sich zu rasend toller Flucht, riss in den Wäldern Eichenstämme aus, stieß auf den Bergen Felsen in die Schlucht. Wo weilt sie jetzt? Sie lagert zahm und still an eines silberfarbenen Baches Ranft und träumt von dir, mein Lieb, von dir allein. O wilde Fantasie, wie wardst du sanft! Ende von Meine Fantasie von Pödifi.